Telekom-Fernsprecher, Skalitzer Straße 74, Höhe U-Bahn-Station Schlesisches Tor an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Fahrradständer, an dem ein grünes, namenloses Fahrrad angekettet ist, sowie einige Glasscherben, die von einem zerschlagenen oder zerbrochenen Glas, Kristallglas stammen, die hier über den Bürgersteig verteilt sind, sowie ein Hinweisschild der Firma Pasta Galerie mit der Aufschrift Café Restaurant Pasta Galerie, täglich wechselnde Suppen, Lasagne mit Rindergehacktem auf Tomaten, Basilikum von Duta, vegetarische irgendwas und Victoria Barschfilet mit weißer Balsamico, mit weißem Balsamico-Schaum auf Blattspinat und, ich würde mal sagen, Pinienkernreis-Imitat oder sowas ähnliches. Ansonsten, außer einigen weiteren Fahrrädern, die hier an einem Haus angelehnt sind und einem Graffiti mit Aufschrift Garcheck, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.